Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Okay, herzlich willkommen zur Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Wir sind heute wieder ein bisschen weniger Leute als letztes Mal, aber das macht gar nichts. Zunächst mal die Aufnahme macht der Rudi und stellt sie dann ins Krähennest. Dann Verabschiedung, das Protokoll der letzten Sitzung steht im Pad, der Link mit der Aufnahme auch. Wenn es keine Gegenrede gibt, dann würde ich das so beschließen und den Rudi damit beauftragen, dass er das ins Wiki übernimmt. Okay, dann haben wir die Übersicht über offene Aufgaben und Projekte. Vielleicht wollen wir das mal kurz durchgehen, weil wir heute eh noch nicht so viele Tagesordnungspunkte haben. Okay. Also, gibt's da irgendwelche Neuigkeiten? Hat da jemand was weitergearbeitet? Oder Anmerkungen? Ich hätte eine Anmerkung, und zwar, da wir ja letzte Woche das dritte Video thematisiert hatten und jetzt irgendwie keinerlei Feedback kam, also auch keinerlei Beschwerden, auf jeden Fall habe ich keine mitbekommen, würde ich dann einen Cosmic drum bitten, dass er das dann irgendwie über seinen Account hochlädt, wo er ja auch das erste Video schon hochgeladen hat. Okay, Cosmic, machst du das? Okay, scheint gerade nicht zu sein. Ja, also... Erklären wir später dann. Alles klar. Ja, ich denke, wäre natürlich schön, wenn ein bisschen mehr Resonanz kommen würde für den AK interne Bildung, aber gut. In dem Fall ist ja kein Feedback eigentlich ein gutes Zeichen. Okay, so kann man es auch sehen. Alles klar. Ja, dann was haben wir noch alles? Wir haben den Tech-Tree-Stand hier. Das ist allerdings schon aus dem Januar wieder. Ja, also das ist ja prinzipiell meine Baustelle, an der ich arbeite. Das ist jetzt momentan so ein bisschen in eine Passivität hineingerutscht, weil wir hatten jetzt auch viele Diskussionen, die in die Richtung gingen, wie funktioniert unser momentanes System, um einfach zu schauen, ein paar Diskussionen sind ja immer noch aktuell und ich warte jetzt im Prinzip auch ein bisschen drauf, dass ein bisschen mehr Feedback kommt, auch in den Ideen Vollgeldsystem und so, was ja im Hintergrund immer noch da ist. Und wenn da was Neues ist, dann lohnt sich vielleicht, das wieder mal grundsätzlich aufzurollen und wieder zu einem aktiven Posten zu machen. Okay, wollen wir es dann aus dieser Liste rausnehmen oder noch drinstehen lassen? AMT, was meinst du? Also wie ihr meint, wenn ihr es als Reminder drinstehen lassen wollt, dann ist das auf keinen Fall eine schlechte Idee. Dann wird man zumindest immer mal wieder daran erinnert, das ist noch im Hintergrund und daran sollte auch noch weitergearbeitet werden. Okay, gut, dann lassen wir es mal drin. Ja, dann gibt's noch diverse andere Sachen. Nachbearbeitung des Grillfests Zinsaussagen. Da stand auch AMT und Heino drin. AMT ja, ursprünglich, aber das wurde übernommen. Ah ja, okay. Okay, mir ist nicht ganz klar, was da jetzt der aktuelle Stand ist. Wo steht das von Patrick und TSM Paul? Ja, die sind leider beide, glaube ich, heute nicht da, deswegen... Ah na, Paul ist da. Okay, also der Plan war, das Thema als Kaminabend vorzuführen. Ziel sollte sein, zu einer einheitlichen Definition zu kommen, da die Beantwortung dieser Frage fundamental ist, steht hier im Pad. Ja, aber ist bisher noch nichts geschieht, oder? Paul, habt ihr für einen Kaminabend zum Thema Was ist Geld, habt ihr da mal noch irgendwas gemacht oder ist da was in Planung? Geld jetzt in dem Sinne nicht. Ich will aber eben halt oder schreibe mit AMT an, dass wir im Kaminabend machen über meine TSM. Steht ja hier in meinem Namen auch, dass wir das jetzt mal Nee, es geht gerade um was anderes, Paul. Es geht gerade genau, darum, die Zinsthesen. Genau, und da bist du ja besser darüber. Da weiß ich ja mehr, da weißt du ja mehr Bescheid. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass Patrick sich da reaktiviert hat und da noch was dran gemacht hat. Wischer hat da auch noch mal was drüber geschrieben, deswegen ist, ja, kann ich jetzt da auch nichts Genaueres drüber sagen. Okay, ja gut, also vielleicht schreiben wir mal ins Pad irgendwie weiteres Vorgehen unklar oder so. Damit man irgendwie das bisschen aktualisiert. So, was haben wir sonst noch? Sagst du mir bitte kurz, in welcher Zeile wir sind in dem Pad? Wir sind jetzt in dem aktuelle To-Do-Liste-Pad Nummer 236 und jetzt dann Zeile bis 33 war das gerade. Ja, genau. Also erst die älteren Aufgabenprojekte sind jetzt durch. Aus der Mammel-Sitzung vom 9.1. hatten wir schon. Ja, ich weiß nicht, sollen wir das alles jetzt im Einzelnen durchgehen oder ist es vielleicht doch zu viel? Also ich hätte jetzt erstmal den Vorschlag, Zeile 75 bis 77 zu löschen aus dem Pad und Zeile 82 zu löschen und Zeile 87, 88 zu löschen, beziehungsweise sogar bis einschließlich 90. Jo, mach ich. Alles, was da durchgestrichen ist, denn das wird ja alles unübersichtlicher hier. Ah, okay, hier haben wir auch noch aus der Mumble-Sitzung vom 24.04. einen Kaminabend zum Thema, sind Aktien Sachvermögen oder Geldvermögen? Das Thema ist ja auch noch aktuell, weil Patrick auf der Mailingliste vorgeschlagen hat, seinen Text als Mehrheitsmeinung abzustimmen. Da ist dann, war nicht all, bei allen so positiv gesehen, diese Idee. Ist jetzt schwierig, weil Patrick nicht da ist. Kannst du dazu sagen? Ich habe abends haben wir ein bisschen mit Patrick gesprochen, auch darüber. Und er wird vermutlich den Text, so wie er ihn jetzt da auf der Mailingliste gepostet hat, den Link sowieso nochmal überarbeiten. Also wir brauchen jetzt heute nicht darüber reden, also wir können gerne darüber reden, aber nicht, ob wir das, den Text jetzt abstimmen wollen. Okay, alles klar. Dann lassen wir das mal so stehen. Und ja, ich schreibe mal da hier Patrick dazu, dass der hier mal die zuständige Person ist. Okay, dann steht hier ganz unten noch Functional Finance, Wiki-Aufarbeitung oder Kamingespräch. Da ist der Rolf der Ansprechpartner. Ja, also ist immer noch in Arbeit. Ich mache einerseits eine Übersetzung des Originaltextes, bestehend aus einem Artikel von Lerner. Und zum anderen bin ich halt dabei, so Kritik, die ich übers Internet gefunden habe, zu antizipieren und mit in die Wiki-Seite aufzunehmen. Also ich denke mal, ich werde noch eine Woche brauchen, bis ich mit der Wiki-Seite fertig bin. Alles klar. Okay, dann haben wir noch einen Themenabend zur Inflation vorzubereiten. Da ist derzeit der aktuelle Stand, dass Patrick das übernimmt. Er braucht allerdings noch ein bisschen. Gut, alles klar. Dann noch die Erstellung eines Flyers über Staatsschulden für den BPT 13.2. Das ist mal halb angelaufen und dann wieder irgendwie im Sand verlaufen. Und ist jetzt, glaube ich, nicht ganz klar, wie es damit weitergeht. Steht da, AMT will nach der Olvicon weitermachen vom Rest. Ich war da auch mal mit beteiligt. Ist es nicht ganz klar. Also da steht noch Buzz, Axel und Disadjusted mit drin. Wollen wir das weitermachen? Wenn ja, wann und wie? Und was soll das genau werden? Naja, also wenn ich mich richtig erinnere, geht es darum zu sagen, dass die Schulden der Staaten auf der anderen Seite Privatvermögen sind und grundsätzlich die Frage stellen, inwieweit ist es sinnvoll, dass der Staat seine Schulden, also auf der anderen Seite das Privatvermögen, begrenzt. Und in diesem Komplex stellt sich natürlich auch die Frage, ob Schuldenbremse in irgendeiner Form sinnvoll ist. Und natürlich auch die Konditionen, unter welchen sich Staaten finanzieren sollten. Also zu welchen Prozentsätzen, wenn das über die normalen Märkte weiterhin laufen soll, beziehungsweise ob das nicht grundsätzlich von der EZB zu leisten sein sollte oder von öffentlich-rechtlichen Banken. Also. Okay. Da würde doch auch mit einspielen, dass das vielleicht durch die EZB die braucht ja ein spezielles, ich weiß nicht, Richtlinien dafür, um da das zu übernehmen. Ich glaube nur, dass sie das von alleine aus nur der Menschenliebe dann machen würde. Also sowas wie ein soziales Mandat dann vielleicht auch hilfreich, oder? Weil sonst würde das doch immer den Markt irgendwie oder per Offenmarktgeschäfte eben dann sich ja so im freien Lauf lassen, oder? Okay, was machen wir mit dem Thema genau? Also ich bis zum BPT sind es noch 7 Wochen sowas. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, aber und könnte das schon demnächst angehen. Die Frage ist, so einen Flyer müsste man wahrscheinlich dann selber finanzieren, aber gut, da wird sich vielleicht irgendwas finden. Hat irgendjemand Lust, sich da den Hut aufzusetzen und das zu organisieren, irgendwann in näherer Zukunft? Also ich würde mich aus dem Team eher rausstreichen. Kurze Nachfrage, geht es um Flyer für ein BPT? Ja. Okay, da könnte es eine wichtige Info sein. Ich meine, gehört zu haben, dass die nicht gewünscht sind von der Veranstaltungsleitung. Das würde ich also, bevor wir da große Aktionen reinstecken, nochmal direkt mit denen klären, ob man da Flyer verteilen kann oder nicht. Das liegt wohl an dem Grund, weil da beim letzten Mal einer unangenehm aufgefallen ist, weil er da AfD-Flyer verteilt hat. Okay, alles klar. Kann sich da jemand drum kümmern, das abzuklären? Ja, kann ich machen. Vielen Dank. Gut, dann fragt Piratus danach, ob das erwünscht ist oder nicht. Okay, dann steht noch aus der Mumble-Sitzung vom 16.01. in Zeile 35 die Aufarbeitung der 10 Basisstandpunkte durch den AK interne Bildung. Da würde ich mal sagen, ist auch Piratus der... Welche Zeile? 35 bis 42. Ja, das haben wir verschoben, weil wir jetzt erstmal solche Infovideos machen. Also es bleibt weiter verschoben, wie in 42 steht. Okay, alles klar. Dann lassen wir das so stehen. Gut, dann sind wir, soweit ich weiß, ja, mit allen Punkten durch. Alles klar. Dann, wir sind immer noch bei den organisatorischen Sachen. Protokoll würde ich vorschlagen, machen wieder alle. Und ins Wiki überträgt es der Rudi. Wenn es da keine Gegenrede gibt, dann ist das so beschlossen. Dann der Versammlungsleiter. Gut, geht schon eine Weile, aber ich würde da mal mich vorschlagen, dem man einen Gegenvorschlag. Oder gibt es eine Gegenrede? Gut, dann würde ich das weitermachen. Vielen Dank. Festlegung der Tagesordnung. Okay, wir haben relativ wenig Tagesordnungspunkte, deswegen können wir sie vielleicht einfach der Reihe nach durchgehen. Hat da jemand was dagegen? Okay, sehr gut. Dann geht's los mit dem ersten Tagesordnungspunkt, die Nachrede, Nachlese des Podiumsgesprächs mit Ulrike Herrmann gestern im Mumble. Und das hat der Matthias eingebracht. Ja, obwohl der Stimmbürger da auch noch was gemacht hat, aber der ist jetzt erstmal unten. Ich habe schon eine Nachricht geschickt, der soll jetzt hochkommen, weil das Thema drankommt. Ja, wir hatten gestern Ulrike Herrmann bei uns zu Gast. Ich denke mal, die meisten, die jetzt hier sind, waren gestern Abend. War unheimlich angetan von der Sache gestern. Sie war richtig fertig, hat sie gesagt, anschließend hat sie es gar nicht gemerkt. Und dann, als es fertig war, hat sie erst gemerkt, dass sie da 3 Stunden Rede und Antwort gestanden hat. Bei uns, also wirklich voll des Lobes. Es hat, ich habe sie in diesem Haus am Dom getroffen. Da war der Moderator, der war der Herr Hebel, der ist vielen vielleicht auch bekannt vom Presseclub. Es ist ein Redakteur der Frankfurter Rundschau. Den habe ich kennenlernen können. Und auf der anderen Seite saß jemand, den hat sie mir vorgestellt, aber der Name ist bei mir nicht hängen geblieben. Aber der war irgendwas Wichtiges in der EU. Anti-Lobbyismus oder Anti-Korruptionsausschuss irgendwas. Da muss ich sie nochmal fragen. Ich habe nämlich meine Tochter dabei gehabt und wollte sie einfach nur nochmal kurz sehen. Und den Flassbeck ebenfalls, der war nämlich auch dort. Die haben beide ihre Bücher dort vorgestellt heute. Und ich war nur die ersten 30 Minuten dann noch dort und dann bin ich auch weggegangen. Ich will jetzt eigentlich nicht viel reden. Ich habe gestern so viel geredet. Sollen auch erstmal die anderen jetzt alle hier was sagen, wenn sie denn Lust und Laune haben. Rudi hat ja im Vorgespräch schon gesagt, es wird veröffentlicht werden auf Spiegelfechter, auf Nachdenkseiten morgen schon. Und wahrscheinlich, letzter Informationsstand vorhin, dann auch im Westend Verlag, den Verleger konnte ich kurz sprechen, deswegen war ich ja auch nach Frankfurt gefahren. Und sie hat ja auch gestern schon zugesagt, dass sie gerne für ein weiteres Gespräch kommt. Vielleicht das noch, Flassbeck wird auch wieder kommen im Mumble. Der fand sehr gut, dass unser Gespräch von damals 8000 Zuhörer ungefähr gefunden hat. Aber was er immer ganz schelmisch macht, er wird mir dann immer reindrücken, tja, das war wohl nichts mit euch Piraten bei der Bundestagswahl, gell? Also da lässt du da immer ganz schelmisch vorbringen und dann muss ich immer schmunzeln und sagen, ja, haben sie ja recht. Aber er ist durchaus bereit, wieder zu uns zu kommen, gerade in einer Diskussion mit den Schweizer Kollegen, die er auch schon wahrgenommen hat. Das würden ihn wirklich reizen, hat er gesagt. Und das jetzt mal die letzten Informationen von dem Treffen vorhin. Okay, will jemand noch was dazu sagen zu dem Gespräch gestern? Ob es ihm gefallen hat, ob es ihm nicht gefallen hat, was interessant war, was langweilig war? Ja, also ich fand es sehr nett. Vor allem, weil die gute Frau zu allen Thesen, zu allen Problemen, zu allen Fragen immer sehr klar Stellung bezogen hat. Da muss man nicht allem einer Meinung sein, aber die Art und Weise war sehr erfrischend. Und ich glaube, viele Sachen, die sie erklärt und auch sehr gut und einfach erklärt hat, war auch für viele Zuhörer quasi etwas Neues, etwas Tolles, wo sie was mitnehmen konnten. Ja, es gibt anscheinend keine WM-Liste. Deswegen sage ich was. Also ich fand das unheimlich. Ich habe das Buch inzwischen in weite Strecken gelesen, leider nicht ganz zu Ende. Haben auch zweitrangige kritische Punkte dazu bemerkt. Die Frau ist hervorragend, die kommt von ihrer Ausbildung als Philosophie und Wirtschaftsgeschichte und Geschichte, bringt sie die ganze Diskussion weg vom Theoretischen, vom Neoklassischen. Im Grunde genommen vertritt sie die deutsche historische Schule, die immer der Meinung war, dass es bestimmte Regeln und Erklärungen innerhalb der historischen Zusammenhänge gibt. Weg von der Neoklassik, die so daher tut, als ob es allgemeine gültige Gesetze gäbe. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und andererseits finde ich, dass Sie von Wirtschaft noch nicht genug verstehen. Der hat sich gewaltig gewandelt seit Ihre Talkshows, die ich so kenne vom Fernsehen. Und Ihre Hauptthese mit dem... Ich sitze gerade im Café, weil ich im Hotel keine Verbindung hatte. Und ihre Hauptthese ist im Grunde genommen sozusagen, die Reallöhne, die sind als zu hohe Reallöhne, sind Motor der Entwicklung. Und ich glaube, dass wir das nicht unkritisch übernehmen dürfen. Wenn das am Ende eine Basis für eine wirtschaftspolitische Vorgehensweise der Piraten, ohne dass wir es vorher wirklich ganz hinterfragen, sehe ich schwarz, weil zumindest nach meinem bisherigen Kenntnisstand das für falsch halte, auch historisch für falsch halte. Nicht alles, was korreliert, hat Gründe. Sonst war es ein hervorragender Abend, hat unheimlich Spaß gemacht und ich habe es richtig bedauert, dass sie schon so früh weg war. Es tut mir leid, ich bin in der Wirtschaft, ich muss mich entmuten, sonst kriegt ihr alles mit. So. Ja, danke, Schulim. Alles klar, vielen Dank. Paul, mir wäre es lieber, wenn man die Wortmeldungen im Chat macht, dann muss ich nicht die zwei Pads gleichzeitig offen haben. Es ist ja zurzeit eh noch nicht so viel los. Vielleicht ganz kurz als Replik da drauf, bevor Paul drankommt, ist, ja, Schulim hat recht. Ich meine, vorhin hat Frank Giebel noch über die Mailingliste ebenfalls in diese Richtung argumentiert. Er hat ihre Argumentation mit der von Acemoglu, Why Nations Failed. Der hat ebenfalls den Start des Kapitalismus in England festgestellt und hat aber dort andere Zusammenhänge, also mehr Institutionen, ökonomische Auslöser festgemacht. Da muss man sicherlich, wie Schulim zu Recht sagt, breiter darüber nachdenken, weil das ist schon eine Kernthese bei ihr. Aber ich fand sehr gut ihre drei Positionen zum Geld, also dass alles Geld sein kann, dass es einen Zeitspeicher ist, dass es also eine Abgrenzungsproblematik gibt und dass jeder singuläre Person Sinn macht zu sparen, aber im Kollektiv nicht. Und davon leidet sie eine ganze Menge ab und dass Geld nicht gleich Kapital ist. Also das sind die anderen beiden Eckpunkte in ihrem Buch gewesen, von dem sie eigentlich aus operiert. Und die anderen beiden Sachen, die fand ich schon also beeindruckend. Ja, es ist jedes auch so, dass man diese Aussage, dass die hohen Löhne den Kapitalismus befeuern, dass man die eher so, also ich glaube auch, dass es sie nicht so, ich kann da falsch liegen, aber ich glaube nicht, dass es sie so so intensiv meint, sondern eher, dass die der Auslöser waren für den Kapitalismus, dass das quasi notwendig war, damit die Leute überhaupt ja Kapital, also Produktionsmittel einsetzen, Maschinen anstatt Menschenarbeit, weil eben die Menschenarbeit teuer war. Schule? Ja, eigentlich, jetzt ziehe ich es erstmal zurück, ich versuche die Gedanken etwas straffer zu formulieren. Also ich meine, ich teile die Meinung von Schule, man sollte da nicht alles eins zu eins übernehmen, was sie sagte. Gerade im Bereich Wirtschaft glaube ich nicht, dass sie alle Punkte so vielleicht gesehen hat, die also auch wichtig sind für die Weiterentwicklung oder die Probleme, die wir hier haben. Und eben gerade, da möchte ich nochmal Wert drauf legen, Rohstoffe. Ich möchte jetzt nicht nur einfach sagen Gold oder Silber und so, sondern Rohstoffe allgemein. Den Betrachtungswinkel sollte sie auch mehr kritischer sehen, wer sich diese Rohstoffe, die ja Macht auch bedeuten, aneignen, um dann eben auch geldpolitische Macht auch dementsprechend zu benutzen. Ja, das sollte man mehr hinterfragen. Aber ich fand sie schon konkret, auch gerade, dass sie sagte, hier Finanzprodukte, Derivate, weg damit und so weiter. Ja, und insofern fand ich das auch sehr schönen Abend. Matthias? Ja, ich bleib nur bei Schulims und bei deiner These, Thomas, du hast ja auch gesagt, du weißt es eigentlich nicht ganz genau. Lassen wir jetzt mal die Löhne erst einmal zurück. Was England wirklich wollte, war nicht nur die Rohstoffe, also die Baumwollsachen von Indien nach Europa praktisch schiffen und dann dort, das heißt noch nicht mal die Rohstoffe, es war eigentlich die Fertigprodukte haben sie eigentlich verschifft von dort. Die sind ja dort hergestellt worden in Indien. Und da gab es wirklich ein Lohngefälle zwischen England und Indien, ein massives. Und man wollte die gesamte Wertschöpfungskette. Also man wollte die haben und da war man gezwungen, man wollte Indien zu einem Vorlieferanten einfach reduzieren und die Produktion selbst dann in den Manufakturen praktisch in England machen. Das muss man schon als Kombination sehen. Also einmal der institutionökonomische, dass England das erkannt hat, die Wertschöpfungskette vollständig haben wollte und da war schon die hohen Löhne im Weg gestanden. Aber monokausal nur die darauf zurückzuführen, dass deswegen der Kapitalismus in Gang gekommen ist, das wird nicht ausreichen. Also man muss das in Kombination sehen, vielleicht kommt noch die eine oder andere Facette dazu. Insofern wäre es interessant, den Tobias Straumann aus der Schweiz, der ebenfalls Wirtschaftshistoriker ist, der in dem Team bei Nevermind the Market dabei ist und auch lehrt an der Universität in Basel, den mal dazu zu hören oder sogar den Osterhammel, der das wichtigste Werk dazu geschrieben hat im 19. Jahrhundert. Also das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache, weil mir besonders noch gefallen hat, dass sie uns den Kapitalismus versucht hat, mal so zu erklären, wie er wirklich ist. Sie hat ja ein bisschen kritisch uns zurücksignalisiert, beschäftigt euch nicht nur mit dem Geldsystem, das hat sie ja anhand von einigen Beispielen auch gemacht. Da hat sie uns aber ein bisschen Unrecht getan, weil wir nicht vergleichbar sind mit der Margaret Kennedy oder mit einem David Graeber oder sonst irgendwas, da sind wir schon weiter. Dennoch war dieser Hinweis richtig. Dieser Kapitalismus hat dazu geführt, dass wir zu dem gekommen sind, was wir heute haben. Und sie möchte ihn praktisch lenken. Sie möchte ihn einhegen, dass seine fruchtbaren Dinge zum Vorschein kommen und die negativen begrenzt werden. Und sie kritisiert jeden, der meint, über Veränderungen am Geldsystem irgendwie das herstellen zu wollen. Das war ganz deutlich geworden. Was ihr fehlt, ist wirklich dieser moderne Geldansatz der Post-Keynesianer und auch der MMT. Der ist außen vor, weil sie so kritisch gegen alle Veränderungen im Geldsystem Stellung bezieht. Übrigens ist es bei Jens Berger genauso. Ich glaube, das ist am ehesten der Scheinwerfer, wo wir diesen beiden Personen versuchen müssten nahezubringen oder mit anderen Personen zusammenzubringen. Das stelle ich mir fruchtbar vor. Schule? Da hakt's doch, oder? Ja, geht's. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ja, okay. Okay, vom Geld versteht sie in der Tat ein bisschen zu wenig. Andererseits, durch ihre tiefe wirtschaftsgeschichtliche Studien ist doch an der Wahrheit ziemlich nahe. Allein wie sie diese periodischen Blasen da schildert, platzt, ja. Und im Prinzip hat sie keine Antwort drauf, wie das System auf gesamtvolkswirtschaftliche Fehlinvestitionen reagiert. Und zwar, sagen wir so, das war bei der Eisenbahngeschichte da, dann war das auch, dann hat sie das Beispiel, habe ich da wusste ich nicht, habe ich gerade im Buch gelesen vor einer Stunde, bei der Kanalbildung in England, das hat der Matthias bestimmt auch gelesen, ja. Und sie hat auch kein Gefühl dafür, wie dieser Minsky-Prozess abläuft, von soliden Gehätschten über spekulativen bis zu Ponzi-Finanzierung, ja. Und ich meine, das mit dem Kapitalismus, das, was sie schildert, ist okay. Im Grunde genommen müsste man fast jeden Volkswirtschaftsstudenten zu ihr reinziehen, weil die, man konnte, also ich selber konnte ein Diplom erzielen in Volkswirtschaftslehre und zu meiner Schande, ohne eine einzige Vorlesung in Wirtschaftsgeschichte besucht zu haben, geschweige denn ein Seminar. Es ist ein Riesendefizit und es ist eine bodenlose Schweinerei, weil unsere Profession längst zu einer Ideologie und zum Instrument von Machtinteressen, oder war es schon immer so, verkommen ist. Ich glaube, dass wir aus der Geschichte da für uns nur eine gewisse mehr Selbstsicherheit kriegen sollten, aber letzten Endes weiter an einem Lösungen im Geldsystem arbeiten sollten, wie wir mit solchen, mit der Verteilung von volkswirtschaftlichen Überinvestitionen, und zwar wellenartig, herdenmäßig, ob es die Dotcom, die Eisenbahnen oder sonst was, umgehen und wie diese Fehlallokation, die Schäden davon verteilt werden und ob wir in der Lage sind, Mechanismen zu entwickeln, wie eine Feder, die dazu führen, über das Geldsystem, dass zum Beispiel so eine Überinvestition gar nicht entsteht. Und das wäre vielleicht ein Beitrag zur Zinstheorie. Da wäre zum Beispiel dieses Vollgeldsystem an sich, dass man eine gewisse Einschränkung des Anything Goes einführt, ein guter Ansatz. Es ist jetzt so zwischen Tür und Angel so angedeutet, hingeworfen, ja. Das Fiat-Geldsystem ist sozusagen die ultimative Lösung, um Blasen zu verstärken und zu erzeugen. Und nicht umsonst haben wir eine größere Häufigkeit dieser Blasen, seitdem Birkenwood sozusagen, ich glaube, Matthias, du weißt es besser, gescheitert ist. Ja? Okay, meine Gattin ruft gerade. Moment, ich muss mich da. Einen Moment. Bitte vorher entjubeln. Alles ist okay. Jetzt sind wir live dabei. Mit Aufzeichnung. Schule. So. Entmuten erstmal. Hallo? Erstmal entmuten. Ja, Entschuldigung, ich musste eine neue Frau rausschieben. Einen Moment, ich bin gleich weg. Es dauert nur. Ich muss mit runter. So, ja. Okay, sehr gut. Dann haben wir das als nächstes. Bin ich dran? Ja. Also super. Ja, ich wollte nochmal hier die Runde fragen, ob jemand mitbekommen hat. Ich hatte ja eine Frage gestellt und die hatten wir auch schon mal hier thematisiert, wenn wir 30% Eigenkapitalquote bei Banken machen, dass dann Geldmittel in der Wirtschaft fehlen. Hat jemand aus Ihrer Antwort irgendetwas rausgehört, was mir jetzt entgangen ist? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe keine richtige Antwort gekriegt. Ich glaube, da lasse ich mal Wischer den Vortritt, weil der hatte da ebenfalls Probleme damit. Ja, sie hat nicht darauf geantwortet, hast du richtig festgestellt. Sie hat ja irgendwas erzählt, dass Eigenkapital verliehen wird, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wie sie das meint. Sie ist da nicht drauf eingegangen und die Frage ist halt auch, man kann natürlich eine hohe Eigenkapitalquote auch fordern und haben. Die Frage ist, woher soll das Geld dann kommen? soll es dazu führen, dass noch mehr für die, die sowieso schon viel akkumuliert haben, die dann jetzt noch eine Anlagemöglichkeit haben, oder sollen die Derivate aufgelöst werden und dafür geht es dann halt ins Eigenkapital, kann man durchaus machen, dann hat sich quasi plus minus nichts geändert an einem Zahlungsmittel, geparkten Zahlungsmittel, sagen wir mal so. Aber auf Dauer, wenn da dauerhaft natürlich noch mehr reinfließt und so, dann weiß ich nicht, ob das funktioniert, ob das überhaupt Sinn macht. Wenn man die Eigenkapitalquote erhöht, dann muss man sich was Neues einfallen lassen. Dann ist einfach das Geld nicht mehr, kann man sich das von den Reichen nicht so einfach holen und die machen nicht so viel Profit. Das ist der Unterschied. Man kann immer noch dieselben Projekte machen, die wichtig sind für die Menschheit, nur die Reichen werden dadurch nicht so schnell noch reicher und man muss tatsächlich neue Formen finden. Und das ist aber nur eine produktive Herausforderung. Okay, in der Wortmeldungsliste wäre dann der Matthias wieder dran. Ja, danke. Ich wollte jetzt bloß nicht diesen Themenstrang unterbrechen. Darf ich auch noch reinschieben? Ja. Weil Piratus so konsequent gefragt hat, ich sehe eigentlich nicht das Problem. Es ist doch genug Spekulationsgeld da und wenn dieses Geld sogar deutsche Staatsanleihen für 0,0 Zinsen kauft, die sind doch dankbar, wenn sie als Gläubiger bei einer Bank einsteigen können. Und Eigenkapital ist ja das gleiche wie ein Gläubiger, oder? Kann ich dazu was sagen, Rutz? Ja. Es mag nicht jetzt sein, dass jetzt zum Zeitpunkt jetzt heute genug Zahlungsmittel sowieso schon geparkt ist, dass man jetzt in Eigenkapital bei Banken umparken könnte. Aber für die Zukunft kommt natürlich dann bei jeder Geldmengenerhöhung muss dann auch immer 30% auch geparkt werden, zwangsgeparkt werden quasi. Und ob das auf Dauer geht, weiß ich nicht. Und es ist ja so, dass Geld, was für Derivate erzeugt wird, nie in der Realwirtschaft war. Also von daher, ob du diese Blase dann beliebig aufbläst, ist wurscht. Mir geht es primär darum, dass das kaufkräftige Geld, die Geldmenge dort reduziert wird, wenn du einfach 30% in der Bank parkst. Das ist sozusagen wie eine Art Zwangssparung, ja, irgendwie sowas ähnliches. Also es müsste auf jeden Fall irgendjemand entsparen, um das auszugleichen. Ich habe mich gemeldet, ganz kurz, Piratus. Ich glaube, dass ich Sie verstanden habe, die Antwort auf deine Frage. Die hat unterschieden zwischen Reserven und Eigenkapital. Eigenkapital ist nichts anderes wie die Passivseite. Das hast du doch selber sehr gut herausgestellt, die rechte Seite der Bilanz. Und dann sind halt 30% davon haftendes Eigenmittel anstatt schlichte Bilanzverlängerung, das wir da inzwischen herausgearbeitet haben, ja? Vor allem. Plus eins, ja. Ja, und man kann auch die gesamte Bankgeschäft dazu führen, dass die Leute anstatt Staatsanleihen kaufen sie Aktien und trotzdem kommt eine ausreichende Eigenkapital. Durch die Eigenkapitalquote entsteht an sich per se, ändert sich noch gar nichts. Es entsteht im Grunde genommen unter Umständen eine gewisse Stabilität. Weil die Aktionäre vielleicht mehr aufpassen, weil sie nicht rechnen können, dass sie das Vielfache ihres Einsatzes schon über die Dividende kriegen, bevor es crasht. Also ich sehe das Problem nicht so und ich glaube, sie hat es richtig beantwortet, Piratus. Also ich möchte da auch nochmal... Kann ich ganz kurz darauf antworten? Also ich sehe es halt doch so, dass sie mir nicht richtig geantwortet hat. Bei jeder Kreditschöpfung wird quasi nur 70% ausgegeben. Ja? Aber der Schuldendruck bleibt 100%. Das heißt, du erzeugst in der freien Wirtschaft natürlich einen höheren Schuldentilgungsdruck dadurch, dass weniger freies Geld verfügbar ist, was zum Schuldentilgen genutzt werden kann. Und daher würde ich das schon kritisch sehen, wenn du nur 70% von dem, was du als Schuld aufnimmst, im System überhaupt wiederfindest. Ja, heute sind es 3% und wir hatten in dieser Krise, hätten wir Eigenkapitalquoten gebraucht bei den Banken von ungefähr 7-8 und die wären stehen geblieben, hätten keine Staatshilfe gebraucht. Das ist ja jetzt faszinierend. 3% war definitiv zu wenig, das Ding ist kollabiert und wir mussten sozialisieren. Aber die Gewinne wurden privatisiert über die hohen Boni. Ihr zweites Argument gestern war ja immer, dass dann ein Verteilungskampf zwischen denjenigen, die Boni wollen, also die in der operativen Geschäftsführung sind, mit den Aktieninhabern oder Inhabern, die Dividenden wollen. Und dort würde dann ein Kampf beginnen, wie das verteilt wird. Und das ist natürlich bei 3% im Augenblick relativ einfach gewesen. Ne? Dann beide haben beide fett profitiert. Sowohl die Aktieninhaber als auch die Investmentbanker, die operativ gearbeitet haben. Also ich weiß nicht, wir müssen dieses Thema noch viel weiter durchdringen. Hier scheinen mir so immer zwei Lager zu sein. Die einen, die sehr stark für die Eigenkapitalanhebung sprechen, und die anderen, die sagen, das hat überhaupt keinen Sinn, das hat überhaupt keine Wirkung in diesem modernen Geldsystem. Das ist auf jeden Fall ein Forschungsgegenstand, den wir noch stärker analysieren müssen. Wische? Vielleicht nochmal ganz kurz. Also die Forderung der puren Anhebung der Eigenkapitalquote bis zu einem gewissen Grad macht es Sinn machen. Es gibt mit Sicherheit aber einen Punkt, an dem es gesamtwirtschaftlich nicht vorteilhaft ist. Das bedeutet aber nicht, dass man am Eigenkapital nicht auch Regelungen machen könnte, um die Banken sicherer zu machen. Das haben wir ja in dem Antrag 008, Banken in die Schranken, so auch geschrieben. Man kann natürlich das auf Produkte bezogen, also auf Aktiva bezogen der Bank, dort für die jeweiligen Aktiva die Eigenkapitalunterlegung hochsetzen. Das würde quasi eine Erhöhung der Eigenkapitalquote in Bezug auf die Aktiva entsprechen. Nur, dass die Eigenkapitalquote nicht per se auf irgendeine Prozent festgelegt ist, sondern sich auf die Aktiva bezieht, so wie es heute auch schon mit den Eigenkapitalregelungen nach Basel ist. Plus den Fakt, dass man, wenn man es hoch genug ansetzt, quasi dafür sorgt, dass entweder die Banken diese Produkte, die wir nicht wollen, gar nicht mehr hat, sprich sie kann überhaupt nicht mehr so hohe Verluste machen, oder aber sie hat immer zu jedem Produkt, was wir nicht wollen, was risikobehaftet ist, weil Blasen entstehen können dadurch, oder bei Blasen und Abschreibungen diese Produkte gefährdet sind, dann hat sie immer 100% von diesem Wert in Eigenkapital vorhanden und kann das quasi puffern. Da muss ich nicht darüber diskutieren, wie eine glatte Eigenkapitalquote allgemein sein müsste. Okay, alles klar. Wenn es hier keine Wortmeldungen mehr zu dem Thema doch, gibt? Doch, ich habe mich doch gemeldet. Achso, okay, ich dachte, du hast... Nee, ich habe mich dazu gemeldet. Also, Piratus, ich glaube, wo du im Ansatz recht hast, hast du so formuliert, oh yeah, diese Kneipen. Folgendes, mit die höchste Geldschöpfungsmöglichkeit aus dem Nichts steht bei der Eigenkapitalquote und Mindestreserve von null. Dann gibt es die Bankbilanz technisch, buchhalterisch eine Grenze. Und je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer ist das Geld, ist das Geldschöpfungspotenzial. Wahrscheinlich ist das, was du meinst, und das hat sie nicht gesehen. Sie hat es mehr statisch gesehen, die Frau Herrmann. Die hat so gesagt, wenn auf der einen Seite, auf der Passivseite, ist es völlig egal, ob es 100% Eigenmittel sind oder 0%, denn die ganze Passivseite kann in aktive Forderungen umgewandelt werden. Und in dem Sinne hat sie dir geantwortet. Nachdem sie keine großartige Geldtheoretikerin ist, hat sie auch in diesem beschränkten Umfang recht gehabt. Ja. Wollte ich nur das hinzufügen. Also Moment, muss raus. Kann ich kurz, also ich glaube, dass du hast recht. Ich habe das dann auch danach vermutet, dass sie das eigentlich erst in dem Moment verstanden hat, was ich gesagt habe. Und sie hat ja dann auch erklärt, dass die Boni dann wegfallen würden, weil sie gemerkt hat im Endeffekt, dass der Rückfluss, das Eigenkapital füllt sich ja über die Zinsen, die die Banken kassieren. Und der Rückfluss sind halt die Ausgaben, die die Bank hat, also Guthaben, Zinsen und so weiter. Wenn das alles nicht mehr stattfindet, dann wird natürlich das Eigenkapital anschwillen. Aber das führt automatisch zu einem Geldmangel bei denen, die es sonst erhalten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, sind die Leute, die die Dividenden von Bankaktien erhalten, sind das Leute, die das für den Konsum ausgeben würden? Wenn sie es täten, glaube ich, würde das wirtschaftlich sehr nachteilig wirken, was sie da will. Stefan? Im Anschluss daran, ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen besser einmal aussprechen und abstimmen da, was wir eigentlich dann wollen, in welche Richtung. Wollen wir die Banken nur über Wasser halten oder wollen wir wirklich Netto vom Brutto oder so dann für die alle Nichtbanken oder dass da dann mehr bei denen ankommt? Weil ich frage mich da jetzt gerade, ob was wird die Bank dann wohl machen, wenn sie so ein hohes Eigenkapital oder so schuldern muss? Verzichtet sie dann wirklich auf ein gutes Stück ihres Return on Invested Capital, ihres Rückfluss am Cashflow und streicht es dann bei ihren eigenen und also sonstigen Anspruchstellern auch bei den eigenen Investmentbankern, dass da gekürzt wird? Oder legt es dann oben und erhöht die Konditionen, zu denen sie den Kredit da ausgibt, also die ja, Zinsen und so weiter, dass sie die verschlechtert? Also weiß ich auch nicht, ob es da was dazu gibt, so Studien oder sonst was. Aber da... Um das Zweite, also um da wirklich nicht nur die Bank über Wasser zu halten, sondern mein Ding wäre dann eher wirklich nachhaltig dafür bessere Verhältnisse zu sorgen, dann auch bei den Nichtbanken und den Kreditnehmern und Investoren müsste man da müsste man eigentlich ja versuchen, wie Axel Grimm oder so das zum Beispiel sagt, dann mehr auf die Vermögen, also die Sparvermögen und sonstige Profite und so, die da direkt abzwacken an erster Stelle, dass man die versucht, da irgendwie einzuschränken, ne? Die leistungslosen Einkommen und so weiter. Ja, offener, also das würde ich nicht mal anstoßen. Ja, wie erklärt ihr euch denn, dass die Kreditwirtschaft so stark gegen die Erhöhung der Eigenkapitalquoten ist? Ihr Argument ist doch, dass dann das Eigenkapital wäre zu teuer und es wird eine Kreditklemme entstehen. Folgt ihr dieser Argumentation? Naja, es ist auf jeden Fall ein teurer Spaß für die Bank. Und aus meiner Sicht könnte das durchaus dazu führen, dass es einen Mangel an Geld in der Wirtschaft gibt, was ja ähnlich wie eine Kreditklemme dann wirkt. Frage, ja. Warum soll es teuer für die Bank sein? Naja, sie muss das Eigenkapital ja im System halten. Also eigentlich ist der Druck eher auf die Wirtschaft und nicht auf die Banken. Ja, weil in der Wirtschaft einfach weniger Geld dann existiert. Das ist einfach in Banken geparkt, was normalerweise kaufkräftig kaufen könnte. Also das war jetzt ist das die Kreditklemme, die die Finanzwirtschaft sagt? Ist das das Gleiche, was du eben da formulierst? Nein, also Kreditklemme bedeutet im Zusammenhang mit der Eigenkapitalquote, so wird argumentiert, oder ja, wenn man so argumentiert wird, dann wird das danach gesagt, dass die Bank, wenn sie jetzt die Eigenkapitalquote erhöhen muss, dann nicht anfängt, das Eigenkapital direkt zu erhöhen, indem sie eine Eigenkapitalerhöhung macht, sondern sie fängt an, einfach weniger Kredite auszugeben und damit sinkt die gesamte Bilanzsumme und im Verhältnis steigt dann damit das Eigenkapital und damit die Eigenkapitalquote. Und damit kommt es also weniger Krediten und dann hast du quasi Kreditklemme. Also wenn die Eigenkapitalquote auf alle Assets gleich ist und nicht so wie bei Basel auch eigentlich gerankt ist, ja, also da gibt es ja auch unterschiedliche Faktoren, wenn das wirklich überall 30% sind, dann sucht sich die Bank die Optionen aus, wo sie am meisten Rendite macht und wird alles lassen, was wenig Kreditschöpfung schaffen, die wenig Kredit, also Marge macht. Das muss nicht unbedingt sein. Das hohe Risiko kann ja direkt dann zu Verlusten im Eigenkapital führen. Wenn sie die, normalerweise sind die höchsten Renditen dort, wo auch das höchste Risiko ist. Ja, aber wenn die Eigenkapitalreservierung vom Risiko nicht mehr abhängt, weil sie per se 30% ist, dann hat das schon einen Effekt aus meiner Sicht. Wird sie nicht eher weiter in Staatsanleihen hineingehen, die weiterhin nicht eigenkapitalwirksam werden? Ja, sie wird, so wie sie es immer schon gemacht haben, versuchen, alle Tricks anzuwenden, um das nicht die Quote halt zu manipulieren, ja, oder zu senken, wie auch immer, zu erhöhen, statistisch. Ja, aber sonst hat Pirate schon recht. Also vergleichbar ist das doch, ich meine, die Zinskritiker sagen doch immer, oh Gott, der Zins wird nicht mitgeschöpft und deshalb müssen alle so hinter ihren Schulden hinterherrennen, das sind doch was rangeschöpft. Also genau diese Illusion, die da existiert, würde entstehen, wenn man jetzt 30% Eigenkapitalquote macht. Ja, weil du einfach das freie Geld, also wenn du sagst, ich muss einen Kredit tilgen, dann habe ich einen Schuldentilgungsdruck und der erhöht sich einfach, wenn weniger freies Geld im System ist. Können wir nicht ein Pad aufmachen dazu? Nee, wir könnten bei ihr nochmal direkt das nachfragen vielleicht oder sie nochmal einladen zu dem Thema. Ich glaube nicht, dass sie jetzt der entscheidende Referenzpunkt ist, sondern das ist eigentlich eher generell die Forderung von Martin Hellweg und dieser Ahmed Ahmadi, deren Buch ja jetzt auch in Deutsch erschienen ist. Das hat schon einige jetzt zum Nachdenken gebracht. Also ein Polkert hat bei mir einen Gastbeitrag geschrieben, den ich veröffentlichen konnte. Da tut er nochmal die Vor- und Nachteile aufzeigen. Der Bene wird in wenigen Wochen den Martin Hellweg als Gast haben, mit seiner Gruppe Plurale Ökonomik an der Uni Hamburg. Die Ulrike Herrmann hat den Martin Hellweg vor kurzem interviewt und ist da bestimmt noch ziemlich mit seinen Thesen da jetzt schwanger, würde ich sagen, oder ist mit denen noch ziemlich unterwegs. dieser Lösung ist so ein Kompromiss gewesen. Man wollte kein Vollgeld, man wollte kein 100% Money. Ich habe das auch auf der Einet-Konferenz richtig gespürt, bei den Diskussionen dort. Das war zu hart, das ist zu weitgehend, dann gibt es überhaupt keine Geldschöpfung mehr. Auch Binswanger ist dann runtergegangen auf 70-80%, weil er noch etwas Dynamik haben möchte. Und dann haben in den letzten Monaten hat dann auf einmal diese Eigenkapitalregelung Furore gemacht. Das ist ja der weltweite Bestseller im Augenblick. Und wir hier in der Gruppe, das war von Anfang an so, waren sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber diesem Vorschlag Eigenkapital. Ich gestehe offen, ich kann das auch nicht abschließend hier bewerten, wer da jetzt wirklich recht hat, wie gefährlich das wirklich ist, ob die Argumente von Piratus und Wischer so stichhaltig sind, dass das wirklich so kommen wird. Das ist auf jeden Fall ein Forschungsschwerpunkt, den wir legen sollten. Und ich wäre halt sehr, sehr zu wünschen, dass der Martin Hellwig oder andere mal zu uns kämen, dass wir mit denen direkt sprechen könnten. Die Lösung haben wir doch hier in der Gruppe schon. Das ist einfach Kreditlenkung. Das ist die Lösung. Genau. Darf ich kurz was dazu sagen? Also das Pirates mit der Geldmenge sagt, das ist mir nicht ganz klar, beziehungsweise sehe ich ein bisschen anders. Also Axel macht es ja immer gern, dass er das Eigenkapital der Banken zur umlaufenden Geldmenge dazu zählt, was ich auch für ganz sinnvoll halte. Und wenn man quasi jetzt das Eigenkapital auf 30% hochsetzt, dann heißt es, dass quasi 30% des gesamten Geldes die Banken behalten und die Banken quasi in Form ihres Eigenkapitals halten. Und das kann man natürlich auf zwei Arten erreichen. Und die eine Art ist eben, dass die Banken quasi die Kreditausgabe so weit zurückfahren, dass die anderen Leute weniger Geld haben und dann wird instantan ziemlich die gesamte Realwirtschaft zusammenbrechen. Oder halt, dass man eben über Kapitalerhöhung einen großen Teil des Geldes einfach in die Banken bringt. Aber das ist ja so eine Riesenmenge. Ich meine, das ist dann 27% oder der gesamten Geldmenge, die überhaupt im System ist. Also wenn man mal irgendwie sich bewusst macht, wie riesig diese Bankbilanzen sind, die ja ganze Staaten irgendwie in riesige Defizite stürzen können, dann heißt es ja auch, dass da wahnsinnig krasse Kapitalerhöhungen nötig sein werden. Und das ist eigentlich schon nur über mehrere Jahre überhaupt möglich. Gott, das ist es ja auch, Thomas. Ich denke mal, das Problem ist doch irgendwo, wir haben doch mal ein Moral Hazard Problem, dass die Banken, die Böcke zum Gärtner sind zum Bock gemacht worden. Umgekehrt, ist ja egal. Dass die Sache, dass die Kreditlenkung, wenn wir angesprochen haben, dann müssen wir doch versuchen, gerade das Geld, was geschöpft wird neu, vorbei an den Banken zu führen. Ja, wir müssen das eigentlich raus in die Wirtschaft lenken, direkt zu den Bedürftigen und vorbei an den ganzen Banken und deren Staffage da, dass möglichst wenig bei denen hängen bleibt. Ich denke, das ist doch der wesentliche Kern, wo man da versuchen muss, hinzukommen. Und wie man das erreicht, darüber muss man dann mal genau gucken. Also ich glaube wenig, dass das Eigenkapital da hochfahren jetzt so da viel, also dass die Bank selbst ist ja immer noch so in Hauptverantwortung. Und das ist das Problem, denke ich, da dabei von systematischen, von dem Management her und so. Das ja und wenig Transparenz, also wenig Offenlegungspflichten immer noch. Stefan, du bist ja jetzt bei der Forderung, aber es geht ja um die Ist-Analyse. Und ich finde, da hat Matthias recht, das sollte man genauestens hinterfragen, was eben diese Eigenkapitalerhöhung, die jetzt auch aus meiner Sicht bei der Commerzbank passiert ist, ne, eben halt eine Ausgabe neuer Aktien und so weiter, was dann da passiert. Ja, der Kurs der Commerzbank hat sich ein bisschen erholt, aber ist ja doch weiter im Sinkkurs. Nun, ob die toll aussieht, gerade mal 8 Euro, aber in Wirklichkeit, ja, wenn man es im alten, nicht erhöhten Aktienanteil sieht, dann sind es ja nur 80 Cent. Damit ist also die Commerzbank eine Penny-Stock-Bank und so weiter auf Sinkflug. Ja, also insofern ist das eine Pseudo-Geschichte, diese Kapitalerhöhung. Ja, ein anderer Punkt noch. Hallo? Thomas, Entschuldigung. Habe ich nicht mitgekriegt. Habe ich nicht gesehen. Hallo? Danke. Ein anderer Punkt ist ja noch, dass Also für mich ist ja Eigenkapital irgendwie kein Selbstzweck an sich, sondern das, also für mich hat der einzige Effekt, also selbst wenn das funktionieren würde, dass man das auf derart astronomische Höhen schraubt, glaube ich, dass es keinen anderen Effekt hat, als einfach dann ein größeres Sicherheitsnetz zu sein. Und das hat für mich dann nur die Folge, dass einfach das System, die ganzen Blasen einfach noch länger laufen, bis die Blasen nämlich so groß sind, dass sie diese 30% auch durchschlagen. Und es ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Es wird vielleicht schon eine ganze Weile gut gehen, 10, 20, 30, 40 Jahre, aber dann wird es wieder eine Explosion geben und die wird dann heftig sein. Genau, das Schule? Ist das Einzige, was wir wirklich an unsere Kinder vererben, eine Riesenkrise. Ich glaube, das Problem ist, das hat auch, wie heißt er denn? Ach, einer, der sozusagen die Fender-Theorie macht, als Basis des Kredits, der Name ist mir gerade entfallen. Es ist die Eigenkapitalbasis, es liegt dazu da und im Grunde genommen die Geldschöpfung, wenn sie schief läuft, sozusagen die Geldvernichtung zu leisten, wenn jemand etwas verliert, also Geld, das nicht zurückgeführt wird. Und es ist, eine Bank ist durchaus vorstellbar mit null Eigenkapital, wie mit mehr Eigenkapital. Das ist nicht die Rolle. Die Problem ist, spielt nicht die Rolle. Das Problem ist der Moral Hazard des Vorstands, beziehungsweise der Banker selber. Und im Prinzip kriegt man das genauso gut im Griff, indem man sagt, sämtliche Gewinne und sämtliche Gehälter über Staatssekretärsgehalt hinaus sind auszahlbar erst 10 Jahren, wenn der Staub sich gelegt hat über die ganzen genialen Manipulationen, die sie getrieben haben, und man sieht, was am Ende ist. Das wird sie automatisch dazu führen. Also im Prinzip ist es weniger die Haftung der Aktionäre das Problem, sondern wie kriegt man die Boni und die Dividenden, die zu Unrecht ausgeschüttet worden sind, wieder zurück in die Haftungsmasse. Und vielleicht sollte man darüber auch ein paar Gedanken machen. Ich vermute, dass einige Gedanken schon in der Diskussion irgendwo rumschwirren und wenn es brauchbar ist, dann ist der Gedanke nicht originell. Ein Altspruch ist er nicht mehr brauchbar. Okay. Ja, danke. Danke, Schulim. Das, denke ich, waren einige interessante Facetten, die wir jetzt hier angeschnitten haben. Ausgangspunkt ist immer noch der Top-Nachlese Ulrike Herrmann bei uns. Piratos Frage hat dann zu dieser Diskussion geführt. Aber ich denke, Thomas, dass wir das an der Stelle dann eher hier mal beenden sollten. Aber ich glaube, dass das Thema auf jeden Fall auf die Tagesordnung in der nächsten Zeit gehört. Ja, sehr richtig. Dann machen wir jetzt Schluss mit dieser Nachlese und kommen zum nächsten Top. Es geht um die INI, gemeinsames Europawahlprogramm. Und zwar steht da im Pad, dass gewisse Empfehlungslisten die Anträge dieser Initiative bewerten und unsere Anträge eben auch. Diskussion auf der Mailingliste von Matthias, glaube ich. Ja, das hat jetzt zwei Facetten, das Thema. Einmal die aktuelle Debatte auf der Mailingliste, wo von Pirat Axel bis Piratos, Monopol, Martina Pöser und noch einige andere die letzten 24 Stunden eine Debatte geführt haben über den, ob das gut oder weniger gut ist, dass Empfehlungslisten gemacht werden, ob das also eher manipulierend negativ einwirkt oder ob das positiv zur Entscheidungsfindung beiträgt. Das fand ich auf jeden Fall hochinteressant, die Argumente, die da ausgetauscht wurden, obwohl ich mich jetzt selbst nicht dran beteiligt habe. Ich selbst habe mittlerweile von Malte 5 verschiedene Empfehlungslisten zugesendet bekommen. Michael Ebner, da war jemand aus Mecklenburg-Vorpommern, die Martina Pöser und noch 2 andere, deren Namen ich jetzt nicht mehr parat habe. Und auch die AG Europa macht gerade eine Empfehlungsliste. Und mir geht es hauptsächlich darum, die Anträge, die wir eingestellt haben, wie die bewertet worden sind. Und ich hatte da auch mit Vishal gesprochen, der zufällig dabei war in der AG Europa, als sie dann gerade unsere gemacht hatten. Da kann er ja vielleicht selbst nochmal ganz kurz berichten, wie er das empfunden hat. Es ist hochinteressant, wie die Leute die Anträge von uns bewerten. Das ist vielleicht der eine Teil der Diskussion, den wir mal kurz reflektieren sollten. Und dann die andere Ebene ist diese Reflexion der Sinnhaftigkeit von Empfehlungslisten an sich. Aber Michael, vielleicht wolltest du noch was dazu sagen. Ja, vielleicht nur, was mir aufgefallen ist, auch jetzt bei den Listen oder selbst bei der Diskussion in der AG Europa, dass unsere Anträge nicht verstanden werden, kann man einfach so sagen. Die Leute wissen zum Teil, selbst mit einem ganz kurzen Eintrag, wo nur zwei Sätze stehen, Geldschöpfung soll begrenzt werden oder gelenkt werden, damit können sie nichts anfangen. Lehnen sie dann aus irgendwelchen Gründen, die sie da reininterpretieren, lehnen sie den halt ab. Und sie wissen aber selbst, dass man die Geschichte nicht mega ausführlich schreiben kann, weil dann wird es zu lang, dann wird es zu viel, ja, noch mehr Text, noch mehr Fachbegriffe, noch mehr Schwierigkeiten, dann wird es auch nicht besser. Und zu kurz machen kann man es auch nicht, weil dann verstehen sie auch nichts. Also irgendwie ist das ein kleines Dilemma, für das ich auch jetzt von da an keine Antwort habe. Ja, also ich sehe das Dilemma, das ist sehr richtig, dass Sie dieses Dilemma haben. Und im Moment sehe ich einfach, die einzige Lösung ist, dass wir viel mit den Piraten reden in der Basis und dass die genauso sich mit dem Thema auskennen wie wir hier auch. Und dann kann man auch das ernsthaft beurteilen, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass wir die Leute so weit kriegen. Eine kleine Zwischenfrage. Du sagst, die zwei Sätze nicht anwendig sind. Kannst du, weil ich nicht mich so dahinter gehe, mir sagen, wie ungefähr die drei Sätze lautet haben, die Piraten nicht verstanden haben? Man hat dich nicht verstanden, Schulim. Na, ich glaube, ich habe ihn verstanden. Er wollte wissen, welche Anträge von uns die nicht verstanden haben. Ja, im Prinzip alle. Alle, die mit Finanz irgendwie zu tun hatten, gab es bei allen irgendwie Schwierigkeiten. Also auf jeden Fall. Entschuldige, ich habe nur, kannst du jetzt besser? Es ging mir nur darum, ob du ein Beispiel für den Wortlaut, egal welchen Antrags, mir geben kannst. Ja klar, das, was ich gesagt habe, der 008, wo der erste Satz ist, die Banken sollen nur noch für die Realwirtschaft, also sich auf die Realwirtschaft, die Finanzierung der Realwirtschaft konzentrieren. Und der zweite Satz ist, dazu soll die Geldschöpfung für Finanzprodukte und Finanzinvestitionen und als Kredite an Finanzinvestoren beschränkt werden. Ja, und das gleiche. Dann haben wir eine Katastrophe. Dann haben wir in der Tat eine Katastrophe. Denn letzten Endes ist der Antrag in dem Sinne sehr gut strukturiert, indem er sozusagen Lieschen-Müller-mäßig das Positive, das Wünschbare, das Wünschte was formuliert. Die Banken sollten der Realwirtschaft dienen. Da würden von 80 Millionen Menschen 80 abzüglich die Profiteure dafür zustimmen. Also dann weiß ich nicht. Dann ist es anscheinend für die Piraten das gesamte Thema uninteressant. Ja, ob es dann interessant ist, werden wir sehen, wenn die Auswertung kommt. Vielleicht finden sie das ja auch gut. Nur die es jetzt analysiert haben, haben es nicht verstanden. mich würde mal interessieren, ich weiß nicht, wer jetzt schon alles diese Umfrage durchgeackert hat, wie lange ihr gebraucht habt insgesamt. Also Piratus hat 8 Stunden 30 Minuten gebraucht. Ich habe es noch nicht gemacht. Wer hat es denn gemacht bisher? Ja, ich habe insgesamt ungefähr 6 Stunden gebraucht mit Vorarbeit, Excel-Tabelle erstellen und so weiter. Ach, das sind Zumutungen, echt. Ich habe es noch unter die Zeit gehabt. Aber ich habe schon mal draufgeklickt. Ich wollte schon mal. Also ich habe 5 Minuten gebraucht, weil ich alle Anträge abgelehnt habe, bis auf 5 Stück. Du kannst dir denken, welche. Und der Sinn der Sache ist, um das Quorum zu erhöhen, damit wir keinen so einen fetten Antrag bekommen. Und dann weiß ich von jemand anders, der hat es in einer Minute geschafft, der hat alles beantwortet mit keiner Antwort und hat nur einen Kommentar dazu geschrieben. Und Schluss, das fällt. Also das ist alles querbeet. Das klingt ja nicht wirklich motiviert. Na, ich weiß nicht, ob ich wirklich in allen Bereichen abstimmen muss, also ob ich überhaupt dazu in der Lage bin oder ob ich mich oder ob sich jeder auf diese Felder beschränken sollte, wo er halt irgendwo eine gewisse Ahnung hat oder glaubt, irgendwie entscheiden zu können. Und da erscheinen mir doch einige Felder weiter weg und andere näher, und es muss doch anderen Piraten genauso gehen. Ja, das ist auch das, was der Arne ziemlich oft sagt, also dass ja irgendwie zwar alle irgendwie zusammen entscheiden müssen, aber nicht jetzt jeder jeden einzelnen Punkt entscheiden muss. Und das ist ja leider auch jetzt gerade mit den Wirtschaftsthemen vielleicht besonders kritisch, wenn man da eben einen gewissen Sachverstand braucht. Und ja, das ist... Ja, vollkommen richtig. Aber dann kommst du genau zu dem Problem, den Piratus heute mit anderen diskutiert hat auf der Mailingliste. Diese Empfehlungen, wenn Leute nicht in der Lage sind, das wirklich entscheiden zu können oder das bewerten zu können, dann suchen sie einen Anhaltspunkt, an dem sie sich orientieren können. Also irgendwelche Meinungsmultiplikatoren. Und dann ist es ja auch schon wieder irgendwie, dann ist die Problematik wieder eine ganz andere, finde ich zumindest. Das war doch heute die Debatte in der Mailingliste Piratus zwischen den 5-6 Beteiligten, die da gemailt haben. Ja, ich bin gerade abgelenkt, sorry. Ja, wir können das ja jetzt hier also, in der Sitzung nicht entscheiden, was das gut Pirat oder schlecht war. Ja, Pirat Axel hat zum Beispiel geschrieben, dass er alle gelobt hat, die das gemacht haben, dass wir eine Struktur hereinbringen in die Arbeit der Piraten. Er klagt zwar auch, dass die Diskussionsphase zu kurz wäre, dass die Leute überfordert sind, hat aber im ersten Moment erst einmal diese Empfehlungslisten kritisiert. Martina Pöser von der anderen Seite hat gesagt, das wäre eine freie Meinungsäußerung, die jeder machen kann und so weiter. Und dann waren einige weitere, die dann, Monopol hat gesagt, ja, da sind Dinge nicht berücksichtigt worden, die man jetzt erst richtig erkennt. Piratus hat eigentlich ziemlich lange Texte geschrieben, aber die soll er mal selbst wiedergeben. Das war schon eine wirklich hochinteressante Diskussion. Ich meine, ob die AG Europa mit ihrer Empfehlung überhaupt noch fertig wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Die haben ja erst die ersten drei Blöcke durch, aber machen da jetzt fleißig weiter. Ich weiß nicht abschließend, wie ich das selbst bewerten soll, ob ich es positiv oder eher negativ bewerten soll. Verbieten kannst du es sowieso nicht. Das kann man ganz einfach neutral sehen. Der eine braucht die Hilfe und der andere sagt, ich kann alles alleine entscheiden. Ich frage niemand, weil ich ja weiß ja alles und die anderen gehen her und enthalten sich mit keiner Antwort oder sonst irgendwas. Also das kann man völlig neutral sehen. Der wichtige Punkt ist einfach, weil ich habe das Feedback angestoßen, wenn einer hergeht und so eine Empfehlungsliste schreibt und dann das Wichtige, Begründungen dazu schreibt, warum A, der Antrag gut ist oder B, er nicht gut ist, dann kann anhand diesen Begründungen der Antragsteller sehen, ob jetzt derjenige, der die Empfehlungsliste geschrieben hat, den Themenbereich kennt oder irgendwas nicht verstanden hat. Und so wie die Leute das schreiben, sieht man dann einfach, die verstehen einfach nicht viel und dann lehnen sie es einfach ab. Aber sie haben zu jedem Themenbereich eine Meinung gehabt. Und der Antragsteller, der kann dann hergehen und kann sagen, gut, okay, ich stelle den Antrag nochmal anders formuliert oder so wird der Antrag kommt an. Aber ansonsten ganz neutral. Okay, ich meine, wir werden da sowieso jetzt kein abschließendes Befürwortung oder Ablehnung machen können. Ich wollte es einfach mal reflektiert haben. Am Freitagmorgen ist die Rücksendefrist zu Ende und dann werden wir relativ zeitnah die Ergebnisse bekommen. Ich befürchte bloß, dass die für die Anträge aus unserem Bereich nicht so positiv ausfallen werden. Also möchte ich nicht vorgreifen, aber alles deutet darauf hin. Die Empfehlung schreiben, Gespräche mit anderen und so fort. Ja, und dann haben wir 75% Zustimmung. Und 75% Zustimmung in einen Sammelantrag dann aufgenommen zu werden, ist ein ganzen Haufen Holz. Okay, ja gut, aber das ist ja auch die Idee dieser Indie, dass ja die umstrittenen Anträge da nicht mit reinkommen, sondern nur die, wo breite Zustimmung herrscht. Okay, dann würde ich diesen Top hier abschließen und wir kommen zum nächsten Top. Der heißt Erstellen eines Kaperbriefs zum Thema Geld und ist von Rudi, soweit ich das richtig sehe. Nö. Nö? Von wem ist der dann? Keiner? Ich habe das nur hochkopiert. Das hat jemand vorher in Zeile 70 geschrieben und ich habe es eben kopiert und deswegen ist mein Name dort, meine Farbe dort hinterlegt. Ah, okay. Also den Tagesordnungspunkt Erstellen eines Kaperbriefs zum Thema Geld hat niemand eingebracht? Okay, dann wird der Top übersprungen oder gegebenenfalls später behandelt. Der nächste Top ist von mir und heißt Erstellung eines Mehrheitsmeinung der AG-Leitfadens. Also die Idee kam mir wegen dieser Diskussion über die Mehrheitsmeinung Aktien sind Sachvermögen, die Patrick angestoßen hatte. Und zwar, weil ich einerseits zustimme, dass das Thema jetzt nicht die Relevanz hat, die vielleicht andere Mehrheitsmeinungen haben, wie zum Beispiel der Konsens, die Mehrheitsmeinung zum Thema Geldschöpfung, die sicher viel wesentlichere Punkte anspricht. Aber es wäre vielleicht auch gut, wenn man solche Sachen, so formale Details, trotzdem irgendwie festmachen könnte und dass man dann da drauf verweisen kann. Und die Idee, die ich hatte, war, man erstellt eine Seite, auf der quasi mit kurzen Anmerkungen so ein kleiner Text steht, der dann auf diese ganzen einzelnen Themen verweist in unseren Mehrheitsmeinungen. Und dass dann eben zum Beispiel bei diesen Aktien nur am Ende steht, ein paar technische Sachen gibt es noch hier. Und die Idee eben, dass man den Neumitgliedern oder den interessierten Leuten die Themen nicht einfach so als Liste vorklatscht und die können die dann durchklicken, wie sie wollen, sondern dass man ein bisschen, ja, sozusagen ein thematisches Inhaltsverzeichnis hat, dass die Leute wissen, wo sie was finden und was die wichtigen Sachen sind und was eher Randbeiträge sind. Was haltet ihr davon? Kann ich mir das so vorstellen, wie so ein interaktiven Lehrpfad oder so, wo man nach und nach dann die Themen durchklicken kann? Ja, nicht so genau. Eigentlich dachte ich mir nur einfach eine Seite mit einem Text und dann, wo eben kurz erklärt ist, was in den einzelnen Artikeln zu finden ist. Also man könnte auf der Wiki-Seite, wo die Dinger stehen, wo nur die Titel jetzt stehen, theoretisch ja dahinter oder so eine Kurzbeschreibung machen, aber weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Naja, okay, gut. Wenn das nicht so die Zustimmung findet, dann können wir es auch sein lassen. Kein Problem. Top Sonstiges ist diesmal leer und wenn nicht noch jemand noch was zu sagen hat, bevor wir die Sitzung beschließen, dann würde ich... Ich würde ganz gerne nochmal Cosmic fragen, ob er nur da bist. AG an Cosmic. Ne, okay, dann gebe ich auf. Okay, alles klar. Dann beende ich um 21.48 Uhr die Sitzung der AG Geldordnung. Bis zum nächsten Mal und eine gute Nacht. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.